Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, in diesem Menschen habe ich mich getäuscht. Ich frage euch, welcher Mensch hat euch bisher in eurem Leben am meisten enttäuscht? Und welcher Mensch ist es gewesen so in einem Leben, von dem ihr sagt im Nachhinein, in dem habe ich mich am meisten getäuscht? Ich habe den viel netter eingestuft oder auch viel unsympathisch eingestuft. Also, wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. In diesem Menschen habe ich mich getäuscht. Bevor es losgeht, eine kleine Rückmeldung, zwei kleine Rückmeldungen zur gestrigen Sendung. Die erste kommt von Jörg, 32 Jahre alt, aus Essen, und er schreibt, hallo Domian. Dein letzter Anrufer gestern war ja der Knaller. Auch ich, genau wie du, dachte mir von Anfang an, der Knabe braucht Sex, der Knabe braucht eine Frau. Dann lernt er keine Vorwahlnummern mehr auswendig. PS, schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich in den letzten zwei Wochen sehr vermisst. Vielen Dank, lieber Jörg. Und Rainer, 25 Jahre aus Münster, schreibt, hi Domian, der Mann, der die Vorwahlnummern auswendig lernt, gestern in deiner Sendung, ist ja wohl absolut Stefan Raab-reif. Euer Talk war Stefan Raab-reif. Und wenn er zu Stefan geht, sollte er unbedingt die aufblasbare Gummifrau Lola mitbringen. Ich habe mich auf jeden Fall bei eurer gestrigen Sendung schlapp gelacht. So, das zu gestern. Jetzt geht es los mit Sandra. Und Sandra ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Sandra. Ja, in diesen Menschen habe ich mich getäuscht. Ja, in den Menschen habe ich mich getäuscht. Das passiert uns allen ja, ne? Dass wir Leute kennenlernen und sagen, boah, ist der nett und toll. Und vielleicht nach einer Weile erkennt man, dass der überhaupt nicht nett und toll ist. Oder auch umgekehrt. Ne? Oder auch umgekehrt, ja. Also wie war's bei dir? Ein Mensch, den kenne ich schon seit, also vom Sehen her, seit mehreren Jahren. Das ist ein Obdachloser, leider Gottes. Mhm. Das ist eine arme Kreatur. Mhm. Und am Freitag, da hat er mir so leid getan, habe ich ihn mit nach Hause genommen. Ja. Ich habe ihn geduscht, habe seine Klamotten gewaschen, habe ihm was zu essen gegeben, habe ihm Multivitaminsaft gegeben. Multivitaminsaft? Ja klar, solche Leute kriegen noch von mir keinen Alkohol. Du hast ihn, um das noch vorweg zu klären, du kennst ihn lange so vom Sehen auf nur der Straße. Vom Sehen, mhm. Ja, nur von der Straße her, ja. Ja. Und der hat mir einfach so leid getan, weil der hat wirklich gestunken wie die Pest. Mhm. Und warum hast du ihn mit nach Hause genommen? Ja, damit er wenigstens mal was Vernünftiges zu essen bekommt und dass er sich mal duschen kann, ja. Und dass er mal wieder saubere Klamotten bekommt. Und warum gerade jetzt? Das hättest du ja schon ein paar Monate oder ein Jahr vorher machen können. Hätte ich auch, aber das kam mir da einfach gerade in den Sinn. Okay, mhm. So, ja. Dann hast du ihn mit nach Hause genommen, hast ihn geduscht oder du hast genau. Ihn wahrscheinlich, er hat sich selbst geduscht. Oder er hat sich selbst geduscht, ja, also natürlich. Du hast ihm nicht den Rücken geschrubbt? Nein, das habe ich nicht gemacht. Hast du das schon alles selber gemacht? Ist es ein Mann? Davon, ne? Geh das ich jetzt ist ein Mann, ist das. Ja, was heißt ein Mann? Ja, was weiß ich, da Mitte, Ende 20. Ach so, also ein junger Mann. Du hast ihm Multivitaminsaft gegeben. Genau, nachdem er selber eine Flasche Korn mit hier reingeschleppt hat. Ja, und dann? Ja. Oh, das war eigentlich alles ganz nett gewesen. Und am nächsten Tag hat er mir fast die Tür hier eingeschlagen, wollte rein. Achso, das erste Mal ist aber glatt gelaufen. Das erste Mal ist glatt gelaufen. Dann ist er wieder rausgegangen, hat sich bedankt der und alles war... Der hat sich bedankt, der war ganz lieb gewesen, da ist überhaupt nichts passiert. Das war am Freitag gewesen. Am Samstag hat er mir fast die Tür hier eingeschlagen. Mhm. Hat sich vor meine Wohnungstür hingesetzt, hat sich mit einer Sicherheitsnadel die Hände zerstochen und das Gesicht zerstochen. Da blieb mir nichts anderes übrig, als einen Rettungswagen zu rufen. Mhm. Mein Hausflur sah aus wie Sau. Was hat er denn von dir verlangt? Was solltest du denn tun? Er hat, also wie ich das von der Polizei mitbekommen habe, hat er mal eine Freundin gehabt, die auch Sandra hieß, die ihn heiraten wollte. Ach so. Und sie hat ihn aber verlassen und daraufhin ist er wohl so ein bisschen abgerutscht. Und jetzt hat er wohl das alles auf mich ein bisschen projiziert. Ich verstehe, du hast ja die Erinnerung wieder auf. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht nicht vom Aussehen her, aber vom Namen her. Und ich wollte einfach nur nett zu ihm sein. Mhm. Also, und der hat das irgendwie nicht so ganz auf die Reihe gekriegt. Hat die Tür fast eingeschlagen, sagst du, du hast ihn nicht reingelassen? Ich habe ihn nicht reingelassen. Mhm. Ich habe meine Nachbarn angerufen, die kamen dann auch her. Mhm. Und ja, und später hat dann die Polizei gesagt, die kamen dann auch, obwohl ich habe ja erstmal nur einen Rettungswagen angerufen, aber die Polizei war schneller da. Was ist mit dem Mann dann passiert? Ist er von der Polizei mitgenommen worden? Er ist mitgenommen worden und am Samstagabend. Mhm. Und am Sonntagmorgen stand er wieder bei mir vor der Tür. Und dann? Dann musste ich wieder anrufen. Der hat also, du hast ihn wieder nicht reingelassen? Nee, ich habe ihn nicht reingelassen. Mhm. Er hat die Haustür und die Wand, wir haben also eine weiße Außenfassade, die hat er mit einem schwarzen Eddingstift eingeschmiert. Sandra, ich liebe dich, ich will dich heiraten. So, das war Sonntag. Hat er sich gestern oder heute auch nochmal gemeldet? Nein, hat er nicht. Ich habe ihn auch leider anzeigen müssen. Warum? Wegen Sachbeschädigung. Mhm. Dann ist der Mensch noch schwer an Hepatitis erkrankt. Aber deshalb zeigst du ihn ja nicht an. Deshalb nicht, aber wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung muss ich ja machen. Mhm. Also eigentlich ist das ein ganz armer Kerl. Ist die Frage, ob so eine Anzeige, was das bringt, ne? Das bringt überhaupt gar nichts. Man reißt ihn vielleicht noch viel mehr rein. Aber ich muss mich ein bisschen absichern gegenüber, weil ich wohne auch in einem Bauverein und ich muss mich da auch selber so ein bisschen absichern. Wo wohnst du? Im Bauverein? Ja, das ist ein Bauverein. Was ist das? Was ist ein Bauverein? Ein Bauverein, das ist eine Genossenschaft, die Wohnungen vermittelt. Ach so, ich verstehe. Ja. Also, diese Geschichte ist ja nur eigentlich darf man sich daran, darf man da nichts draus lernen. Ne, jetzt könnte man geneigt sein und man sagt, man bloß nicht helfen, bloß nicht irgendwie einen kleinen Finger reichen. Da sieht man ja, was man davon hat. Eigentlich ist das ja eine nette Geste von dir gewesen, dass du diesen Mann reingenommen hast und ihm ein bisschen geholfen hast. Ja, und eigentlich sollte man das auch schon unter gewissen Umständen, sollte man diese Hilfsbereitschaft schon auch aufrechterhalten. Ne? Ja, gut, das will ich auch. Aber du hast es nicht schlecht erfahren. Wenn man hinterher irgendwie merkt, was daraus entstehen kann. Das ist schon. Also kurios ist ja auch, dass er beim ersten Mal, als er bei dir war, sich ja offensichtlich ganz freundlich verhalten hat. Ne? Ja, hat er auch. Und dann, insofern, in diesen Menschen habe ich mich getäuscht. Ja, klar, in den Menschen habe ich mich getäuscht. Der war also den Freitag war der total nett gewesen. Ja. Und am Samstag hat er mir fast die Tür eingeschlagen. Also ich finde es dennoch nett, dass du es gemacht hast und finde es traurig, dass es nun so eskaliert ist. Aber so ist es halt manchmal im Leben. Ne? Alles Gute. Alles Gute, Sandra. Danke dir. Ja, ich dir auch. Ja, schönen Abend. Bis irgendwann mal. Tschüss, Sandra. Okay, ciao. Also unser Thema heißt, in diesem Menschen habe ich mich getäuscht. Denkt mal zurück, lasst mal euer Leben so Revue passieren. Von wem sagt ihr, in dem habe ich mich so richtig verdammt getäuscht? Ich habe den ganz anders eingestuft, am Anfang eingeschätzt, als was er sich dann hinterher erwiesen hat. Wenn ihr mir von einem solchen Menschen, einem solchen Erlebnis erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Achso, ein Fax möchte ich euch auch noch kurz vorlesen von Marc aus Rheine. Gehört gar nicht zum Thema, aber ich meine, so seid ihr halt, was ihr mich alles fragt. Marc aus Rheine schreibt, Domian, ich möchte dich fragen, wie du eigentlich zu Dieter Bohlen stehst. Ich weiß gar nicht, wie er drauf kommt. Wahrscheinlich deshalb, weil Dieter Bohlen irgendwie mal wieder sehr viel in den Schlagzeilen ist. Marc, mir ist ja völlig egal. Mir geht es wirklich vollkommen am vorbei, was ich da immer so höre und lese. Ich habe da überhaupt keine Meinung zu und kann mich da auch gar nicht äußern. Es ist mir vollkommen egal und er ist mir vollkommen egal. Matthias, der ist mir jetzt nicht egal. Das ist mein nächster Gast, mein nächster Anrufer, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen Morgen, Domian. Matthias, du hast dich auch in jemanden getäuscht. Ja, ich habe mich in meiner Mutter, hatte ich mich damals getäuscht. Was ist passiert und warum hast du dich getäuscht? Ja, meine Mutter, das war damals noch zu DDR-Zeiten. Ich bin Übersiedler aus der DDR. Ich komme gebürtig von Schwerin weg. Mhm. Meine Mutter hatte damals einen Mann kennengelernt. Wir reden von damals. Wie lange liegt das jetzt zurück? Wie alt warst du da? Da war ich 12. 12. Okay. Und damals hatte sie einen Mann kennengelernt, der auch Probleme mit dem Alkohol gehabt hat, wo sie auch immer mitgetrunken hat. Ja, und weil ich gesehen habe, auch weil ich versucht habe, auch die Beziehung zwischen meinen Eltern beiden zu retten, habe ich Kontakt aufgenommen, hatte ich dann auch weil mein Vater auch so diese Bindung halten wollte. Also nur zum Verständnis, also deine Eltern haben zusammengelebt mit dir. Gab es noch ein anderes Kind? Es gab noch ein anderes Kind. Okay, also ihr wart eine Familie, dennoch hat deine Mutter sich einen Freund angelacht. Ja, genau. Und dir war das unangenehm, du wolltest gar nicht, dass die Familie zusammenbleibt und hast dich dann mit deinem Vater besprochen darüber. Ja, genau. Mhm. Und es war ja dann auch so, dass mein Vater also sich dann auch zeitweise um uns gekümmert hatte, weil meine Mutter auch berufstätig gewesen ist. Mhm. Und meine Mutter hat eigentlich gemerkt, dass ich so ein kleiner Dorn im Auge bin, dass ich so immer noch versuchen tue, zwischen ihr und meinem Vater zu vermitteln. Ja. Im Prinzip, dass ich das alles wieder einhalte. Ja, ja. So, dann ist es gekommen im Prinzip, denn wollten wir ein Wochenende zu meinen Großeltern fahren, wo ich eigentlich auch sehr gerne hingefahren bin auch. Mhm. So, sie sagte aber dann nur vorher, ja, wir müssen aber vorher noch mal zu einer Arbeitskollegin hin von mir. Mhm. Ich muss mit ihr noch was besprechen. Ja. So, bei dieser Arbeitskollegin ist es dann passiert, dass sie nach einer kurzen Zeit zu mir kam und sagte, Matthias, hör mal zu, komm mal mit, wir wollen mal irgendwo hinfahren. So, und daraufhin habe ich ja natürlich gefragt, ja, wohin? Ja. Ja, das möchte ich dir jetzt nicht sagen, das wird eine Überraschung für dich. So. Du alleine mit ihr? Ja, und von meiner Mutter ein Arbeitskollege ist mitgefahren. Oder, nee, Arbeitskollege nicht, ein Freund im Prinzip von meiner Mutters Arbeitskollegin. Sogar. Okay, und dann, was ist dann passiert? Wo seid ihr hingefahren? Was ja gar nicht geplant war. Nee, ja, und dann sind die, was mich gewundert hat, die sind erstmal nur nach Karte auch gefahren. Was mich eigentlich stutzig gemacht hat, weil sie ja sonst an und für sich die Strecke ja schon öfters gefahren ist zu meinen Großeltern runter, ne, auch ohne Karte. Ja, und dann sind wir nach Klitzke gefahren, in das Kinderheim, in dem Ort erstmal hin, und haben dort im Prinzip, also, und dort kam für mich erstmal die bittere Erwachung. Das heißt, die haben dich letztendlich da, ohne dass du es wusstest, ins Kinderheim gebracht, schon sofort? Ja, die haben mich sofort ins Kinderheim. Also war nichts mit die Großeltern besuchen, sondern... Nee, haben mich sofort... Die Mutter, deine eigene Mutter hat dich ins Kinderheim gebracht. Ja, genau. Da warst du 12 Jahre alt. Ja. Und du vermutest, der Hintergrund ist, weil du ihren Dorn im Auge warst, weil du dich bemüht hast um die Ehe und um die Familie. Ja, genau. Wie lange warst du dann im Kinderheim, Matthias? Ich war dann etwa ich hätte ein halbes Jahr mindestens da bleiben müssen, nur ich bin dann vorher abgehauen. Wohin bist du abgehauen? Ja, also das war einmal so gewesen, meine Großmutter hatte Geburtstag gehabt und dort bin ich dann mit der Bahn. Ja, und dann war ich keine andere Möglichkeit mehr für mich. Also ich habe zu mir gesagt, also dort fährst du nicht mehr zurück hin. Also zu deinen Eltern fährst du nicht mehr zurück hin, zu deiner Mutter? Nein, ich war da hingewiesen zu meinen Großeltern. Mhm. Weil wir den Geburtstag, da war dann auch meine Mutter dort gewesen und sowas alles mit ihrem Freund und dann... Wie lange hast du, wo hast du denn dann die nächsten Jahre verbracht? Ja, und ich bin dann damals, habe mich versucht im Westen abzusetzen. Und ist das gelungen? Das ist gelungen, Gott sei Dank. Da warst du ja ein Kind, da warst du ein Junge von 12, 13. Ja. Und also, da bist du ganz alleine in den Westen gegangen. Das war ja noch vor der Wende dann, ne? Das war noch vor der Wende. Ich hatte jemanden getroffen, mit der hatte ich mich dann drüber unterhalten gehabt. Und bei uns war das ja nicht so, sag ich mal so, wie es hier ist, dass jeder so einen einzelnen Ausweis hat. Aber dennoch war es ja in der Zeit äußerst schwierig, von der DDR in die BRD zu kommen. Wie hast du denn das geschafft? Wir sind damals über Ungarn sind wir rübergekommen. Ach so, die Geschichte war das, über Ungarn. Mhm. Ja. Ja, dann warst du aber ein Junge, ein Jugendlicher, der ganz alleine dann im Westen war, in Westdeutschland. Ja. Wo bist du dann hingekommen? Wo bist du weiter aufgewachsen? Ich bin dann erst nach Bonn gekommen. In dein Heim auch? Wie? Nee, erstmal in Bonn in die Botschaft untergekommen. Ja. Für 2 Tage. Ja. So. Und von Bonn aus bin ich dann nachher weiter verteilt worden nach Gladbeck. Mhm. Und in Gladbeck war ich 2 Tage erstmal in so einer DRK-Unterkunft gewesen. Das sind so die Anfänge, klar. Aber wo hast du denn die Hauptzeit, die nächsten Jahre verbracht? Ja, von der DRK, die vom DRK, die hat mich dann in so eine Pflegefamilie. Ach so, du bist hier. Übers Jugendamt im Prinzip in so eine Pflegefamilie rein. Hast du es denn bei der Pflegefamilie hier im Westen gut gehabt? Ich habe es dort eigentlich sehr gut gehabt. Hast du heute noch mal irgendwann Kontakt zu deiner Mutter oder hast du noch mal Kontakt gehabt zu deiner Mutter? Also ich muss mal sagen, der Kontakt hat sich eigentlich erst dahingehend wieder eingestellt, im Prinzip, wie meine Tante tödlich verunglückt worden ist. Und wie ist heute das Verhältnis zu deiner richtigen Mutter? Also es ist mehr, würde man sagen, mehr, im Prinzip, man macht nur noch das Notdürftigste miteinander. Also, das ist ja eine ganz große Enttäuschung, ne? Was ganz Schlimmes letztendlich aus deiner Mutter mit dir gemacht hat, dass sie dich weggegeben. Wie war denn eigentlich das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter, bevor sie diesen Freund hatte und bevor sie dich ins Heim gegeben hat? War das eigentlich okay und normal? Ja, das war eigentlich ein ganz normales Verhältnis gewesen. Umso schlimmer und umso enttäuschter ist man ja wahrscheinlich als Kind, wenn die eigene Mutter einen dann Schlag auf Schlag quasi rauskatapultiert aus der Familie. Wie hat dein Vater sich denn damals dazu verhalten? Ja, mein Vater, also ich kann es jetzt nur so sagen, wie mein Vater mir das erzählt hat. Ich hatte meinem Vater ja, es war ja auch so, dass die Briefe, die aus dem Heim herausgegangen sind, die sind ja auch kontrolliert worden, was schreiben wir und sowas. Und es war, und ich hatte dann auch immer so, ich hatte erst einen kurzen Brief, den ich nur vorgezeigt habe, und hatte dann einen wirklichen langen, der dann wirklich manchmal 2 oder 3 Seiten lang war, hatte ich dann meinem Vater geschrieben. Ja, und mein Vater, muss ich mal sagen, auch, es war ja auch so in dem Heim gewesen, dass die Eltern einen besuchen konnten einmal im Monat. Sag doch mal, wie dein Vater sich da verhalten hat. Hat er das hingenommen oder hat er auch dagegen gekämpft, für dich der gekämpft? Der hat auch dagegen gekämpft, das war ja das Kuriose. Das war ja das Kuriose. Meine Mutter hat ja zu mir, hat ja gesagt gehabt im Vorfeld, ich will noch mal am Wochenende mit den Kindern zu meinen Eltern fahren. Und dann teilen wir die Kinder unter uns auf. Bist du denn im Nachhinein auch enttäuscht von deinem Vater? Nee, an und für sich von meinem Vater nicht, weil ich genau weiß, weil ich gemerkt habe im Prinzip, ich war eine Woche in dem Heim, mein Vater war da gewesen in dem Heim, ich hatte mich besucht auch, also wenn auch diese Besuchstage dort gewesen sind, ist er regelmäßig dort gewesen. Ne? Matthias, kannst du dir vorstellen, zu deiner Mutter nochmal ein normales Verhältnis zu haben? Irgendwann? Irgendwann vielleicht, ja. Aber im Moment glaube ich es nicht. Dafür ist alles noch zu frisch, ne? Dazu sind die Wunden zu tief noch. Verstehe. Schlimme Sache, schlimme Geschichte. Und was für eine mutige Sache, dass du als kleiner Kerl quasi geflohen bist, ne? In ein für dich auf fremdes Land quasi in der Zeit. Ja, ja. Es war in dem Zusammenhang, ich sah ja keinen anderen Ausweg. Ich verstehe, ja, ich verstehe das schon. Lieber Matthias, alles Gute für dein Leben, alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Okay, ciao. Ciao. In diesem Menschen habe ich mich getäuscht, das ist unser Thema heute. Und jetzt bin ich verbunden mit Adolf und Adolf ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Guten Morgen. Dir klopft das Herz bis zum Hals, weil die ganze Sache wieder aufgerüttelt wird, die damals passiert ist. Aber ehe ich jetzt zu meinem Thema komme... Dieses Thema, was gerade gelaufen ist, da könntest du mal eine Sendung drüber machen, nämlich genau das Gleiche ist mir auch passiert. Was gerade Matthias erzählt hat. Ja, ich bin damals mit 16 abgehauen, 1962, und meine zwei Brüder mit 14 und 13 sind 4 Wochen später hinterhergekommen. Ich nehme das gerne mal. Abgesperrte DDR-Grenze. Ich nehme das gerne mal als Anregung auf. In der Tat könnten wir da mal eine ganze Stunde drüber machen. Und dieser Wandel ist genauso gewesen wie bei dem mit der kontrollierten Post. Und Heimweh und Schule und dieser ganze Werdegang hier, das ist identisch mit dem Vorredner von eben gerade. So. Da habe ich mich richtig zurückgesetzt verfühlt. Jetzt kommen wir mal zum Thema, was du eigentlich erzählen wolltest, nämlich in diesem Menschen habe ich mich getäuscht. Erzähl mal. Ich habe vor 24 Jahre habe ich geheiratet und wir hatten damals ein Ehepaar, wo wir sehr gut mit verstanden haben, wo wir alles mit unternommen haben, wo wir wirklich nur Kumpel, Karten gespielt, weggefahren und alles. Und dem seine Frau ist, die haben sich scheiden lassen und er hat sich dann eine neue Freundin gesucht und wir haben dann das Gleiche praktisch weitergeführt, eine super Freundschaft, über 20 Jahre lang fast. Mit dem Paar. Und mein bester Freund, der hat dann seine Partnerin durch Krebs verloren und er war alleine, war arbeitslos und da habe ich ihm so ungefähr 10.000 Mark mit meiner Frau zusammen geliehen, dass er eine Gaststätte aufmachen konnte, weil er gelernter Kellner war und das hat er dann auch gemacht. Wir haben dann auch in der Gaststätte Einweihung gefeiert, das war 1999 im Winter, also Dezember, Januar 99, Silvester und so weiter. Und kurz danach habe ich dann auch durch diese viele Feierei auch ein bisschen Alkoholprobleme gekriegt und bin ins Krankenhaus gegangen für 2 Wochen und habe einen Alkoholentzug gemacht. Ja. Und wie ich aus dem Krankenhaus wieder rauskam, war meine Frau, ich hatte noch Blumen mitgebracht, weil sie mich besucht hatten, alle beide. Und meine Frau war irgendwie verändert. Sie kriegte Rückenschmerzen, wenn ich sie mal im Arm nehmen wollte. Beim Fernsehen rückte sie schon mal ein bisschen weiter weg. Und das kam mir alles so komisch vor. Jetzt, und ich habe mich da gewundert und gesagt, was ist, irgendwas stimmt mit dir nicht oder was? Mhm. Nein, du bist jetzt gerade aus dem Krankenhaus gekommen, das kann daher sein und so weiter. Mhm. Und wir sind früher selten in eine Gaststätte gegangen, bevor das mit dem seiner Gaststätte war. Wir sind immer fast zu Hause gewesen, außer dass man mal so Urlaub gemacht hat und so weiter. Adolf, jetzt sag bloß, deine Frau hat mit deinem alten besten Freund was angefangen. Ja, in der Zeit, wie ich im Krankenhaus war. Mit dem du 20 Jahre gut befreundet warst. Ja. Dem du 10.000 Mark für die Kneipe gegeben hast. Ja. Und dann bist du ein paar Wochen weg im Krankenhaus und dann fangen die beiden was an. Ja, und zwar habe ich das so rausgekriegt, meine Frau, wir hatten früher selten was mit Gaststätten. Ich habe mir mein Bierchen zu Hause getrunken, wir haben es uns gemütlich gemacht zu Hause, wir hatten ein Kind. Mhm. Und wenn ich jetzt zu meiner Frau sagte, komm, wir fahren mal in die Gaststätte mal ein Bierchen trinken. Ich hatte noch nicht ausgesprochen, hatte die schon im Mantel ein. Jetzt sag mal, eigentlich musst du doch sagen, ich bin nicht nur von diesem Menschen, von dem einen enttäuscht, sondern von den beiden, von deiner Frau und Frau und dem besten Freund. Aber ich habe meine Frau geliebt, wie man eben eine Frau liebt. Ja. Und ihn habe ich geliebt, wie man eben einen Kumpel liebt. Ja. Ne? Und das ist nicht so eine enge Bindung zu ihm, wie ich zu meiner Frau nach 24 Jahren aufgebaut habe. Ne? Das Ganze ist 99, 2000 passiert. Ja. Ne? Jetzt ist dann ja ein gutes Jahr vergangen. 99. Ja. 2000 war ja schon der Winter wieder. Ja. Wie ist der Stand der Dinge denn heute? Bist du von beiden getrennt? Ja, die beiden leben zusammen. Mhm. Sie stehen sogar unter meinem Namen in einer Reihe im Telefonbuch, was mich sehr geschockt hat, weil mein Name drüber steht und meine Frau ihren Name, also ist ja mein Achso, Name noch. Ja, ja. Und zusätzlich sein Name dahinter mit ihm zusammen in einer Reihe. Was ist mit dem Geld, mit den 10.000 Euro? Ja, da habe ich die Hälfte von wiedergekriegt, in Raten, weil die andere Hälfte steht ja meiner Frau zu. Ne? Redet ihr überhaupt noch miteinander oder ist Sendepause? Nein, mit meiner Frau spreche ich, aber von meinem Freund kann ich weder die Stimme hören, noch das Gesicht, ich könnte ihn umbringen, wenn das so einfach wäre. Wem machst du denn die Hauptvorwürfe, deiner Frau oder ihm? Regulär müsste ich es beiden machen. Eigentlich schon, ja, finde ich auch. Aber ich habe ein anderes Verhältnis zu meiner Frau, weil ich sie so ganz klein ein bisschen... Ich habe sie zu lange geliebt. Mhm. Und da komme ich schlechter von weg als zu meinem Freund, die Freundschaft. Wie hat deine Frau sich dir gegenüber denn erklärt? Was ist da vor? Ja, das ist eine kleine Geschichte. Und zwar wollte sie im Jahr 99 Weiberfastnacht feiern in der Gaststätte. Mhm. Und Weiberfastnacht feiern ja die Frauen gerne unter sich. Mhm. Und hat sie mich gefragt, ob sie da hingehen könnte. Mhm. Sie hätte sich den Freitag freigenommen, Weiberfastnacht ist immer Donnerstag. Ja. Und ich habe gesagt, okay, kein Problem, ist ja mein Kumpel, ich kenne den in der Gaststätte alle, warum sollst du da nicht alleine hingehen und feiern? Ne? Mhm. Das ist am anderen Ende von der Stadt, wo ich wohne. Ja. Ich kann auch ruhig dabei sagen, das ist in Hagen in Westfalen. Mhm. Und sie ist da hingefahren und ich habe abends zu Hause alleine gesessen mit meinem Sohn, der war damals 15. Mhm. Und hab Fernsehen geguckt und den Abend kriegte ich so ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob das von oben kam oder von irgendwoher. Mhm. Ich hatte plötzlich so komische Gedanken. Mhm. Und ich sag zu meinem Sohn, pass mal auf, ich fahre dir nachts um 3 Uhr mal dahin und gucke mal. Ach. Irgendwie, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Mein Sohn sagte, du bist doch bescheuert, warum das denn? Was ja schon komisch ist, ne? Dass du da ein Gefühl gehabt hast. Ich hatte so ein Gefühl, weil meine Frau mir gegenüber auch so ein bisschen zurückhaltend geworden ist. Ne? Mhm. Hat sich für die Blumen nicht bedankt und mit den Rückenschmerzen und alles Mögliche. Jetzt bist du da hingefahren. Und was hast du da gesehen? Die Gaststätte war um 4 Uhr morgens zu. Mhm. Na, ich denke, es ist gut, da wird meine Frau mit dem Taxi nach Hause gefahren sein. In der Wohnung darüber brannte noch Licht. Mhm. Ich denke, da wird er die Abrechnung noch machen und fertig. Aber da ich ja um 4 noch nicht zur Arbeit gehen musste, habe ich noch bis 5:30 da rumgelaufen, weil ich um 6 erst anfange zu arbeiten. Mhm. Und um 5:30 ging das Licht aus in der Wohnung und ich bin dann auch in der Arbeit gefahren. Mhm. Ohne was. Und ich bin mittags, Freitags war ich um 12 Feierabend. Da bin ich in die Gaststätte rein, ich sag zu meinem Kumpel, na, wie war's gestern? Ah, das hatte super Stimmung, wir haben bis 8 Uhr gefeiert, die Putzfrau, die kam schon. Ja, du wusstest... Da klingelte bei mir was. Genau, du wusstest, das war gelogen. Aber ich habe mir noch nichts weiter gedacht, er kann ja sein, dass er ein bisschen angeben will, weil er jetzt die Gaststätte hat und so weiter, ne? Mhm. Und ich fahre nach Hause zu meiner Frau, die hat gerade Essen gekocht gehabt, wir waren kurz vor Mittagessen. Ich sag, na, wie war's, wann bist du nach Hause gekommen? So ganz nebenbei, ne? Ach, wir hatten eine super Stimmung, ich bin um 7 Uhr nach Hause gekommen. Da war unheimlich was los. Ich sag, pass mal auf, ich war um 4 Uhr da. Ich sag, da war die Gaststätte zu. Mhm. Ich sag, in der Wohnung oben brannte Licht. Mhm. Ich sag, wo warst du denn da? Ja, wir haben da noch Abrechnung gemacht und Kleingeld gezählt und so weiter und gerollt und so. Ist sie denn mit dieser durch diese Geschichte dann rausgerückt mit der Wahrheit? Ja, dann blieb mir ja nichts anderes übrig. Da blieb mir nichts anderes übrig. Ich sag, wo war's? Ja, dann haben wir noch eine Flasche Rotwein getrunken. Mhm. Und ich sag, um 5:30 ging's Licht aus. Mhm. Ich sag, da sieht man, wenn da bei Kerzenlicht noch eine Flasche Rotwein liegen, ne? Ja, sag mal, Adolf, hast du den Eindruck oder die Vermutung, dass da schon lange was gelaufen war? Hast du mir nie drauf geantwortet. Ich meine, die Gedanken... Ich hab tausendmal gefragt, da krieg ich keine Antwort drauf. Die Gedanken macht man sicher. Da krieg ich keine Antwort drauf. Ja. Ich habe zurückgerechnet und überlegt, und ich bin auch das Jahr davor, wollte ich mit meiner Frau in die Türkei in Urlaub fahren, da hatte sie keinen Bock drauf, da ist sie dann mit meiner Schwester, die in Thüringen wohnt, zusammen nach Ungarn gefahren und sagt, das macht doch nichts, fahr du doch mal alleine in die Türkei. Also, alles gut, kann ich ja mal machen. Aber ich habe nach einem Tag in der Türkei schon Heimweh gekriegt, habe telefoniert, ich sage, Urlaub ohne dich, das ist nichts. Also, das ist eine wirklich ganz schlimme Enttäuschung, die du da hast einstecken müssen, das verstehe ich sehr gut. Du bist enttäuscht über deinen Freund und von deiner Frau. Ja. Und jetzt stehst du da und, tja. Ja, das Schlimmste, was dann noch passiert ist, ich bin dann nochmal ins Krankenhaus gegangen, weil ich wieder Alkoholprobleme gekriegt hatte und habe im Krankenhaus einen psychosomatischen Anfall gekriegt. Also die Psyche hat den Körper kaputt gemacht. Ich hatte schlagartig Nierenstillstand und Lungenentzündung. Das hast du gerade am Anfang auch gesagt, als wir angefangen haben zu reden. Das kommt dir alles mal wieder richtig hoch. Ja, jetzt, und du bist ja aufgeregt. Ich merke das auch. Deswegen möchte ich dir gerne anbieten, dass wir uns gar nicht weiter hier in aller Öffentlichkeit unterhalten. Dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin, mit der Petra, dich unterhältst. Ich darf nur einen Satz sagen. Bitte, ja. Klar. Ich habe 3,5 Wochen im Koma gelegen, auf Leben und Tod. Also auf Intensivstation. Ich wurde nur noch künstlich ernährt, ich hatte Nierenstillstand. Alles das ist durch die Psyche ausgelöst worden, weil das für mich so ein harter Schlag war. Ich war danach 6 Wochen in Hornbad Meinberg zur Kur, in der psychosomatischen Klinik. Also es schlägt dich verdammt an, ne? Ein Jahr und 2 Monate krank feiern. Wir machen das jetzt mal so. Du legst auf und dann rufen wir dich, das heißt die Petra ruft dich wieder an. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Gut, und, danke. Viel Kraft, das lässt sich natürlich nicht so schnell überwinden. Ja, sind jetzt 2 Jahre, ja. Aber ich habe auch keinen Kontakt groß mit anderen Frauen. Ich kann mit anderen Frauen nicht umgehen, weil ich das nie geübt habe. Verstehe. Ich bin nicht fremdgegangen und nichts. Nur die Freundschaft und meine Familie, das war mein Leben. Lieber Adolf, von Herzen alles Gute. Leg bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Gut, danke. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. Jetzt habe ich Ulla hier. Ulla. Ja, hi Jürgen. 50 Jahre alt. Hallo Jürgen. Ulla. Ich freue mich, endlich mal wieder durchgekommen zu sein. Das heißt, wir haben schon miteinander geredet? Nein, wir haben noch nicht miteinander geredet. Aber ich habe ein riesengroßes Problem mit meiner Tochter. Ja, und das passt auch in unser Thema rein. Ja, das passt in mein Thema rein. Erzähl mal. ja, wie soll ich jetzt anfangen? Wo man anfangen soll. Also, wenn du so eine Überschrift sagen solltest, was ist, wie würdest du es formulieren? Was ist das Hauptproblem zwischen euch beiden? Mein Hauptproblem ist eigentlich, dass ich festgestellt habe, dass nach langen, langen Jahren meine Tochter kein Vertrauen zu mir hat. Wie alt ist denn deine Tochter? Die wird 23. 23. Mhm. Und nun heißt ja unser Thema, in diesem Menschen habe ich mich sehr getäuscht. Ja. Wie würdest du sagen, warum hast du dich in deiner Tochter vielleicht sehr viele Jahre hindurch getäuscht? Ich musste leider Gottes feststellen, dass sie kein Vertrauen zu mir hat. Wie hast du das festgestellt? Ich hoffe, dass sie die Sendung hört. Mhm. Normalerweise hört sie jeden Abend deine Sendung. Mhm. Und vorgestern hat mein Schwiegersohn angerufen und hat mir erklärt, dass meine Tochter nicht mehr bei ihm ist. Mhm. Nur ich weiß es nicht von ihr, ich weiß es von meinem Schwiegersohn. Sind die beiden verheiratet? Nein. Ja, die haben zusammen gelebt. Verlobt. Und auch zusammen gelebt in einer Wohnung. Ja. Ja. Und das hat dich sehr enttäuscht, dass deine Tochter es tut mir weh. Nicht selbst gesagt hat. Es tut mir weh, ja. Wann hast du denn zum allerersten Mal gemerkt, Mensch, da habe ich mich getäuscht. Meine Tochter hat gar kein Vertrauen zu mir. Wann war das? Ich habe es seit ungefähr 14 Tagen gemerkt. Ach, so frisch noch? Ja. Dass sie mir nicht stark in die Augen gucken kann. Was meinst du denn, was dahinter steckt? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also du hast gemerkt, dass sie dir nicht in die Augen gucken kann. Ja. Das war das erste Indiz, dass da was nicht stimmt. Und jetzt durch den Anruf von dem Schwiegersohn. Ja. Wurde dir das dann noch klarer? Genau. Reichen diese beiden Punkte, Aspekte aus, dass du sagst, die vertraut mir grundsätzlich nicht? Sie vertraut mir grundsätzlich, ja. Nur ich verstehe es nicht, warum sie in diesem Fall nicht zu mir gekommen ist und hat mich darüber informiert. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass ihr sonst eigentlich ein sehr gutes Verhältnis miteinander hattet, gar wie Freundinnen? Ja, wir haben ein super Verhältnis. Mhm. Wir waren letztes Jahr im Juni, habe ich mit meiner Tochter Urlaub auf Mallorca gemacht. Mhm. Und es war alles super, bis, wie gesagt, vor 14 Tagen, wo ich dann halt eben gemerkt habe, es stimmt irgendwas nicht. Mhm. Aber wo kann da die Ursache liegen? Meinst du, dass die Ursache in der Beziehung liegt, die sie mit ihrem Freund hat oder hatte? Dass sie sich dafür irgendetwas schämt, was sie dir nicht sagen möchte? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Der Schwiegersohn in Spee, oder fast Schwiegersohn, hat dich angerufen und hat gesagt, er ist nicht mehr mit deiner Tochter zusammen. Mhm. Hat er denn gesagt, warum? Also konkrete Gründe hat er mir nicht genannt. Mhm. Und du hast daraufhin deine Tochter nicht angerufen, hast gesagt, hier Mädchen. Ich habe versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Ich habe sie über Handy angerufen, aber sie hat sich bis heute nicht gemeldet. Ach so, du hast seitdem gar nicht mit ihr kontaktiert? Nein. Es gab gar nichts? Nein. Ja, das ist wirklich sehr enttäuschend, das kann ich verstehen. Das ist ja auch völlig befremdend, ne? Ja. Du weißt ja gar nicht, woran du bist jetzt, ne? Ja. Also ist schon hart. Und ich hoffe, dass sie die Sendung sieht. Und sich ganz schnell mit dir in Verbindung setzt. Nämlich heute Nacht noch, möglichst gleich nach dem Ende unseres Gespräches. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich du wäre, dann würde ich grübeln und grübeln. Was mag da sein? In welche Richtung mag es gehen? Hast du andeutungsweise irgendeine Idee? Also so eine Spekulation? Ich habe eine Spekulation, aber ist irgendwo absurd. Ja, sag mal. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ausspruch jetzt anrichten werde. Weiß ich nicht. Also wir haben, wie gesagt, immer ein super Verhältnis gehabt und ich kriege es einfach nicht rund, dass sie sich nicht meldet. Ich habe sie gestern Abend getroffen und ich habe sie angesprochen und ich habe ihr gesagt, ich sage, grüß deinen Verlobten. Achso, hattet ihr also noch Kontakt? Gerade hast du gesagt, dass da gar nicht stattgefunden hat seit dem Gespräch mit dem Verlobten. Ja, in dem Sinn Kontakt, ja, hin oder her. Mhm. Wie gesagt, gestern Abend habe ich sie gesehen und ich habe auch ganz kurz mit ihr sprechen können und habe ihr dann noch gesagt, ja, grüß deinen Verlobten. Da sagt sie, ja, mache ich. Aber es ist kein Wort von ihr rübergekommen. Jetzt hast du gerade so eine Andeutung gemacht. Du hast gesagt, wenn ich jetzt das sage, wer weiß, was ich damit anrichte. Ja. Was meinst du damit? Ja, was meine ich damit? Es geht ja jetzt über den Sender, ne? Ich möchte nicht, dass du irgendwas sagst, was dir zum Schaden ist. Deswegen überlege es dir gut und ich möchte es auch eigentlich nicht aus dir herauskitzeln, wenn du es nicht sagen möchtest. Dann mache das lieber mit deiner Tochter selbst klar. Ja, wenn sie sich bei mir mal melden würde. Mhm. Ich habe sie gestern Abend gebeten, ich sage, ruf mich bitte heute an. Mhm. Sie hat mich heute nicht angerufen. Also ist sehr geheimnisvoll. Ich würde mal sagen, wir belassen es dabei. Nicht, dass du jetzt Sachen sagst, die dann vielleicht eure Geschichte noch, dass es noch komplizierter wird mit euch beiden. Ja, ja, ja. Bitten wir einfach mal deine Tochter, wie heißt du mit Vornamen? Melanie. Liebe Melanie, ich weiß ja nicht, was da los ist zwischen euch beiden oder was da vorgefallen ist, aber die Mama steht ja ziemlich auf dem Trockenen und ich finde, dass man immer auf jeden Fall miteinander reden sollte und den Mut auch haben sollte, Dinge zu sagen, die vielleicht unangenehm oder peinlich für einen sind. Das ist man eigentlich auch einer Freundschaft und so wie sich das anhört, seid ihr ja gut befreundet auch, ihr beiden. Ja, natürlich. Ist man einer Freundschaft schuldig. Also ruf doch bitte deine Mutter gleich mal an und versuch das in irgendeiner Weise zu regeln, wenn es auch hart ist vielleicht. Aber dann weiß die Ulla, woran sie ist. Mhm. Ne? Mhm. Ich drück die Daumen, Ulla. Es ist wirklich, also ich weiß nicht, ich habe seit zwei Nächten nicht geschlafen. Ja. Also wir hören mal ganz schnell auf. Vielleicht ist sie ja schon am Wählen, damit es dann sofort bei dir klingeln kann. Hoffen wir das mal. Ja gut. Ja, du bist skeptisch, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Mehr können wir jetzt nicht machen. Weil ich bin es von ihr einfach nicht gewohnt. Wir drücken die Daumen, Ulla. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Und mach weiter so. Dankeschön. Jo. Auf Wiederhören. Ciao. 1.34 Uhr, 43 Sekunden. Unsere kleine Pause. Uhr, 50 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema, in diesem Menschen habe ich mich getäuscht. In welchem Menschen habt ihr euch am meisten bisher in eurem Leben getäuscht? So dass ihr hinterher sagt, das ist unglaublich, ich habe den ganz anders eingeschätzt, als er sich hinterher dann gezeigt hat und was dabei rausgekommen ist. Telefonnummer, wenn ihr mir davon erzählen wollt. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jennifer ist dran und Jennifer ist 25 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Hallo Jennifer. Ich muss erstmal sagen, ich bin total aufgeregt, weil ich das noch nie gemacht habe. Ach, das kriegen wir beide schon hin, bin ich ganz sicher. Okay. Also ich fange einfach mal an zu erzählen. Bitte. Also angefangen hat alles 1995. Ja. Ein Freund. In den ich sehr verliebt war und es war auch große Liebe und nach hat er mir halt seine ganzen Kollegen vorgestellt. Und dann war das halt so, dass da ein Kollege bei war, der mir besonders gut gefallen hat, also sehr sympathisch war und da war von Anfang an super große Sympathie. Wir haben viel zusammen gemacht, er hat mich ständig angerufen und... Wie lange warst du da mit diesem Freund schon zusammen, als du den Arbeitskollegen kennengelernt hast? 4 Monate. 4 Monate, Und dann hat sich das halt so eingespielt, dass wir uns alle zusammen getroffen haben. Also waren dann auch noch andere Kollegen bei und natürlich auch mein Freund war da auch oft bei. Und mit der Zeit war das dann so, dass mein Freund einfach keine Lust mehr hatte, irgendwas zu machen, sondern nur noch mit einem anderen Kollegen von ihm zusammen zu Hause hang am Computer und er hatte keine Lust mehr wegzugehen. Und dann bin ich halt immer mit diesem besagten Ex-Freund von mir weggegangen. Ach. Und das hat dein Freund so zugelassen? Ja. Also mit dem Arbeitskollegen, dass du, er sitzt mit dem Kumpel zum Computer und du bist mit dem Arbeitskollegen dann auf die Rolle gegangen? Ja, es hat ihn also nicht weitergestellt. Ich meine, es kam nicht jedes Wochenende vor, aber weil ich auch einfach es nicht eingesehen habe, ständig zu Hause zu sein. Irgendwann macht man sich als Mann doch da Gedanken. Wie ging es denn dann weiter mit dir und dem Arbeitskollegen? Ist da was passiert? Nein, gar nicht. Nichts passiert? Nein, überhaupt nicht. Obwohl du ihn nett fandest? Nein, das war einfach sozusagen mein bester Freund. Wie meine beste Freundin hat, war es mein bester Freund. Ja, erzähl weiter. Und dann war das halt so, dass ich mich nach 3,5 Jahren von meinem Freund getrennt hatte. Aber es hatte halt andere Gründe, nicht wegen ihm, sondern andere Gründe. Ja, und dann war das so, dass ich mit diesem Kollegen von ihm zusammenkam. Aha. Also dann doch. Ja. Ja. Aber erst nachdem wir auseinander waren. Aus großer Freundschaft wurde dann große Liebe. Ja, ganz genau. Ja, und dann war das auch so, dass es von beiden Seiten eigentlich klar war. Er hat mir gesagt, er liebt mich. Ich habe ihm gesagt, ich liebe ihn. Und er war dann auch die erste Nacht bei mir und meinte irgendwie dann auf einmal, er wollte es dann bei dieser einen Nacht belassen. Und da habe ich ihn gefragt, was er denn für Gründe hätte. Ja, er möchte nicht bedrängt werden und er möchte ein bisschen auch seine Ruhe haben. Und ich sollte ihn halt nicht allzu sehr bedrängen. Er bräuchte ein bisschen Zeit. Also ich habe ihm die Zeit gelassen. Und dann? Was ist draus geworden? Ja, dann... Seid ihr ein Paar geworden? Ja, wir waren ein Paar geworden. Wie lange wart ihr dann zusammen? Ein halbes Jahr lang. Halbes Jahr. So, jetzt musst du mir erklären, in welcher Beziehung du dich... getäuscht gefühlt hast. Von wem? Ja, von ihm, weil er mich in diesem halben Jahr, also er ist mir mehrmals fremdgegangen, hat es mir auch erzählt, Nur hinterher hat er dann immer gesagt, das wäre nur Spaß gewesen, er wäre mir nicht fremdgegangen. Also, der war, das ist natürlich auch eine besondere Geschichte, ihr wart quasi 3 Jahre die besten Freunde. Ja. Habt euch wahrscheinlich dann auch alles erzählt. Ja. Ganz offen. Ja. Dann seid ihr zu einem Paar geworden. Ja. Und da war die Freundschaft eigentlich dahin. Ja. Er ist dir in dem halben Jahr sehr oft fremdgegangen. Ja. Wie oft, weißt du das überhaupt? Also ich weiß von 4 Mal, wo er es mir gesagt hat. Ist in einem halben Jahr schon sehr viel, finde ich. Ja. Wenn man frisch zusammen ist, frisch verliebt ist. Ja. Hat dich das dabei, hast du es beim allerersten Mal direkt mitbekommen oder ist dir das im Nachhinein gesagt worden oder klar geworden? Nein, er hat mir das ja dann erzählt. Das war ja so, er kam dann, wenn er mal zu mir kam, also wir haben uns sehr selten gesehen, ja, vielleicht einmal die Woche, obwohl wir nur eine Straße weit auseinander wohnten. Mhm. Er meinte dann ja, er wäre gestern Abend auf eine Party gewesen und da wäre was mit einer anderen Frau passiert. Ach so. Dann habe ich ihm gesagt, das ist nicht dein Ernst. Doch, sagt, das wäre sein Ernst, er würde mich nicht anlügen. Aber dann warst du auch zäh, ne? Dass du es 4 Mal hingenommen hast. Ja, er hat ja hinterher immer gesagt, es wäre nicht so gewesen, es wäre nur ein Spaß gewesen, er wollte gucken, wie ich reagiere. Aber es war durchaus doch ernst, oder? Ja, also im Nachhinein weiß ich das schon. Du weißt, hast du es über andere Leute erfahren? Nee, hinterher ist mir das einfach bewusst geworden, von Tag zu Tag eigentlich mehr, weil jedes Mal, wenn ich ihn angerufen habe, hat er meistens aufgelegt, er hätte keine Zeit und er ist gekommen, wann er wollte. Und Jennifer, wie erklärst du dir das denn, dass du dich dann, obwohl du 3 Jahre so intensiv mit ihm befreundet warst, doch dann so in ihm getäuscht hast? Ich kann mir das nicht erklären, absolut. Mhm. Ich verstehe es bis heute nicht, obwohl das jetzt über ein Jahr her ist. Mhm. Aber ich kannte diesen Mann in- und auswendig. Mhm. Ich kannte seine ganzen Sorgen, seine ganzen... Ach, weißt du, ich glaube, man kann das nie sagen, dass man einen Menschen wirklich kennt. Ich glaube, man kennt nie einen Menschen wirklich. Mhm. Ne? Und es gibt ja Geschichten von Menschen, die 30 Jahre zusammen sind. Ja. Und wo der eine für den anderen die Hände ins Feuer legen würde. Und dann passieren völlig absurde Sachen, wo man sagt, das hätte ich nie gedacht. Ne? Mhm. Niemals. Hast du heute noch Kontakt mit ihm? Nee, überhaupt nicht mehr. Ich sehe ihn noch ab und zu, weil er leider sich selbstständig gemacht hat in der Nähe, eine Straße weiter, wo meine Mutter wohnt. Mhm. Da halt immer her muss, in der Straße. Und manchmal guckst du einfach weg. Und dann grüßt er ihn auch halt. Und er hat ja auch eine feste Freundin. Und so habe ich das halt auch erfahren, dass er nicht mehr mit mir zusammen sein möchte. Eines Nachts kam ich halt aus der Diskothek und bin dann noch die Straße darauf spazieren gegangen, wo er halt wohnte. Und dann kam er mir mit seiner Freundin Hand in Hand entgegen. Ach du je. Der wohnt ja auch heute zusammen. Ach du je, so ein Schlag dann auch noch. Ja, und ist dann noch fröhlich pfeifend an mir vorbei und meinte, ja, hi Jenny. Und ist dann noch mit seiner Freundin da stehen geblieben und hat sich vor meinen Augen mit ihr geknutscht. Das ist ja krass. Obwohl du eigentlich dachtest noch, du bist mit ihm zusammen. Ja, natürlich. Das ist ja unglaublich. Du Arme. Was hast du in dem Moment gemacht? Da ist man doch fassungslos. Ja, ich war fassungslos. Vor allen Dingen, ich war allein. Ich hatte einfach keine Lust mehr, in dieser Diskothek zu bleiben. Ja. Meine Freundin ist noch geblieben. Ja. Ich habe mich auf den Absatz umgedreht, bin zu meiner Wohnung gelaufen. Gott sei Dank hatte ich im Nachbarhaus jemanden wohnen, der sehr nett war. Ich habe den nachts aus dem Bett geklingelt. Ich bin heulend bei dem vor der Tür zusammengebrochen, weil ich das einfach nicht für wahr haben wollte. Ich bin dann... In der Situation hast du gar kein Wort rausgebracht auf der Straße. Nee, gar nicht. Ich habe auch nur Hallo gesagt. Mhm. Ich war so perplex. Ja. Und er war wohl auch so geschockt, dass er mir jetzt da mitten in der Nacht begegnet ist. Gab es denn irgendwann danach, einen Tag später, nochmal ein klärendes Gespräch? Nee, gar nicht. Gar nichts mehr. Nein. Mein Gott, da hast du dir wirklich einen angelacht. Also ich habe die Fotos alles zerrissen, habe ihn das ans Auto gemacht. Richtig so. Und habe ihm sein ganzes Auto mit Lippenstift vollgekritzelt, was er doch für ein Schwein wäre. Mann. Was lernt man aus so einer Geschichte? Bist du jetzt Männern gegenüber doch viel vorsichtiger als vorher? Mhm. Ja, das ist leider so gewesen. Zwar 6 Wochen später habe ich mich in jemanden in einer Diskothek verliebt. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. So was habe ich vorher auch noch nicht gehabt. Und wir sind ziemlich schnell zusammengezogen, weil er 100 Kilometer von Bochum weg wohnt. Mhm. Und ja, das ging dann auch nach 12 Wochen auseinander, weil ich ihm absolut nicht vertraut habe. Mhm. Also ich habe seine Briefe gelesen von seinen Brieffreundschaften, die er hat. Ja, darf man nicht machen. Ich glaube wirklich, dass man den Fehler macht, wenn einem sowas widerfahren ist. Man darf dann nicht zu streng mit anderen Menschen umgehen. Dann kann man auch viel kaputt machen. Ja, aber weißt du, es war für mich so schlimm. Ne? Dieser Mann, der hat mir so weh getan. Ja, ja. 24 Stunden drehte sich mein Leben um diesen Mann. Aber du sollst dann auch nicht so schnell schon wieder mit anderen Männern zusammenziehen. Ja, das war natürlich, das war ein Fehler. Aber es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und irgendwann gibt's hat er dann das. Gibt's das überhaupt? Ich habe gerade schon so ein bisschen gestolzt. Gibt's Liebe auf den ersten Blick? Ehrlich, habe ich noch nie erlebt. Also habe ich bis vor einem Jahr, also etwas über ein Jahr auch noch nicht gedacht. Ach, gibt's nicht. Man kann vielleicht verliebt sein auf den ersten Blick, aber man kann doch nicht jemanden auf den ersten Blick lieben. Doch, das wirklich. Dafür muss man doch einen Menschen kennenlernen. Ja, das war ich kann das nicht beschreiben. Du hast doch nur seine Hülle gesehen, seine äußerliche Gestalt, die dir gut gefallen hat. Aber das ist doch nicht, allein das macht doch die Liebe nicht aus. Nein, das ist natürlich nicht klar. Wir haben uns dann auch unterhalten und ich merkte sofort, dass da was war, was uns total verbindet. Das glaube ich schon, dass so da was war und dass es gebritzelt hat zwischen einem. Aber Liebe? Also ich denke schon, doch. Ja. Und deswegen sind wir auch so schnell zusammengezogen. Und dann ging es auf jeden Fall nach 12 Wochen auseinander. Ja. Also ich habe mir dann eine eigene Wohnung gesucht. Und wir waren aber noch zusammen. Und du bleibst schön jetzt erstmal in der eigenen Wohnung wohnen. Ja. Und gehst vorsichtig an die Männer ran. Ja. Und sei nicht zu eifersüchtig. Das, ja, bin ich aber leider. Ja. Da muss man sich ein bisschen in den Griff kriegen, weil das nervt. Das nervt das absolut. Ne? Ja. Obwohl er wirklich treu und ehrlich ist und er sagt mir auch alles. Und es ist heute noch so, dass wir eigentlich ja noch zusammen sind, obwohl wir 4 Monate getrennt waren, er und ich. Aber er kommt dann immer hier runter und mal fahre ich dann rauf zu ihm. Na also, dann wünsche ich euch vielleicht auch nochmal so eine Chance oder einen Dreh für eure Beziehung. Ja. Okay. Liebe Jennifer, alles Gute. Ja, danke schön. Ciao. Ich mach weiter so, ja? Ja, ciao. Tschüss. Sigrid, 60 Jahre jung, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Domian. Hallo Sigrid. Wir haben uns vor vielen Monaten schon mal gesprochen. Ist es wahr? Es war ein anderes Thema, aber ich wollte jetzt ganz kurz auf Jennifer eingehen. Ja. Sie soll A, Vertrauen aufbauen und so ist es richtig. Nicht klammern. Ja, ne, das Klammern ist schlimm. Nicht klammern. Nicht klammern, ja genau. Und vor allen Dingen ehrlich sein. Immer, immer ehrlich sein. Das Lügen ist das Schlimmste, was es in einer Beziehung gibt. Das sagt eine Frau mit Erfahrung. Das hat Gewicht. Oh doch. Ne? Oh doch. Ja. Ich habe meinen Ex-Mann eigentlich nie bewusst angelogen. Mhm. Nur wenn es darum ging, irgendwie die Kinder mal was durchgehen zu lassen. Ach so. Oder das sind ja süße Notlügen. Die kann man akzeptieren, ja, genau. Als Mutter von 2 Kindern. So, jetzt aber zum Thema. In diesem Menschen, Thema. Ja. Ich bin enttäuscht worden, deswegen bin ich auch geschieden seit 3 Jahren. Mhm. Nicht nur von meinem Mann. Wie lange wart ihr verheiratet, Sigrid? 37 Jahre. 37 Jahre. Ja. 37. Und die letzten 10 Jahre waren eigentlich nur Kampf. Mhm. Und deswegen sage ich nie wieder Krieg. Mhm. Das Vertrauen ist kaputt. Ich muss der Jennifer recht geben, man traut sich einfach nicht mehr auf die Männer zuzugehen. Aber sie ist noch sehr, sehr jung. Sie ist sehr jung und das hat ja ein ganz anderes Gewicht, wenn man 37 Jahre mit jemandem zusammen war. Sag mir mal, ich bin enttäuscht worden von zwei bekannten Frauen. Und von mehreren unbekannten Frauen, die wussten, dass mein Mann verheiratet ist, mit denen er Verhältnisse hatte. Ach so, er ist dir fremdgegangen. Er ist fremdgegangen und ich bin aber mehr von den Frauen enttäuscht, vor allen Dingen von 2, die bei uns ein- und ausgingen mit ihren Männern. Mhm. Wir hatten ein sehr gastfreundliches Haus. Das waren befreundete Paare, befreundete Familien. Mit den einen haben wir gekattelt, mit den anderen haben wir Dobermannsfreundschaften gepflegt, weil wir Dobermänner hatten. Ja. Mit den anderen haben wir Schafkopf gespielt, die hatten neben uns ein Wochenend. Wie bist du denn denen auf die Schliche gekommen? Domian, das war eine lustige Sache im Nachhinein. Ich habe Schicht gearbeitet und arbeite noch Schicht. Hm? Und ich bin abends um 10 Uhr von der Schicht gekommen und mein Mann war schon im Bett und ich bin heimlich ganz leise in mein Bett und lege mich auf einen Ohrring, der nicht mir gehört. Ah, das ist ja wie im Film. Film ist gar nichts dagegen. Genau. Ich habe dann natürlich erst einmal einen Aufstand gebaut. Mitten in der Nacht? Das war natürlich nicht wahr, das kann ja ein Ohrring von mir oder von den Kindern sein. Aber du... Ich wusste genau, wem der gehört. Ja, klar. Weil die waren... Achso, du wusstest genau, wem der schon gehört, wusstest du? Ich wusste es, weil diese Ohrringe trug nur eine Person in meinem Bekanntenkreis. Die besagte Frau, eine von den Frauen. Die besagte Frau. Und wir waren dann das Wochenende drauf bei denen zum Grillen eingeladen und ich habe ihr vor allen Leuten den Ohrring hin, habe gesagt, da bringe ich dir deinen Ohrring wieder. Oh, oh, oh. Und sie hatte natürlich die gleichen drin, hatte sich von ihrer Freundin, von einer anderen Freundin den gleichen geborgt. Mhm. Also dass das so aussah, als wenn ich da ins Leere laufen würde. Mhm. Und 4 Wochen später wollte ich sie anrufen und wollte nochmal mit ihr über das Thema reden, was sie sich eigentlich dabei denkt, bei uns befreundet ein- und auszugehen und so einen Scheiß zu bauen, wo es ihr so gut ging, sie zu arbeiten. Lass mich mal eben fragen, du hast vor versammelter Mannschaft ihr diesen Ring hingeworfen. Den Ohrring, natürlich. Ich habe gesagt, du hast das letzte Mal in meinem Bett deinen Ohrring vergessen. So, da war doch Aufruhr sicher, ne, unter den Leuten. Die waren alle stumm. Die waren alle stumm. Da hat kein Mensch was gesagt und sie sagte, nee, du, das stimmt nicht, ich habe beide Ohrringe drin. Wann hat sie es denn dann endgültig gestanden oder wann war es klar? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir haben Folgendes getan. Ich habe ihren Mann dann angerufen und zwar 4 Wochen später wollte ich mit ihr nochmal reden. Mhm. Und wollte ich sie zur Rede stellen, wollte sagen, hoi, so geht es nicht. Entweder du willst meinen Mann, dann nimmst ihn mit dem Haus, mit den Kindern, mit den Viechern, mit dem Garten, mit allem, was dazugehört. Ja. Und dann ist der Käse gegessen. Ich kann nicht verlangen, dass mein Mann bei mir bleibt, wenn er das nicht will. Ja. Weil ein Mensch gehört einem nicht. Ja. Also das ist meine private Meinung. Ja, ja, aber finde ich eine tolle Einstellung. Vor allen Dingen, dass du da so gelassen mit umgegangen bist. Normalerweise. Ja, das war nur äußerlich. Ich bin innerlich zerflossen. Mhm. Ich bin ein sehr weichherziger Mensch. Ich habe Tage und Nächte geweint, ohne dass es jemand gemerkt hat. So, wer hat denn jetzt endlich gesagt, ja, es stimmt? Es war vorher sie, und zwar ihren Mann, weil ich habe sie anrufen wollen an diesem bewussten Wochenende und wollte nochmal mit ihr reden. Mhm. Weil mein Mann hat gesagt, er fährt zu seinen Eltern und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich muss in die Arbeit, aber ich bin dann daheim bei den Kindern. Und da habe ich gedacht, so, und heute redest du noch einmal mit der Frau, die soll rauskommen, die hat ihr eigenes Auto, das muss geklärt werden, so geht es nicht weiter. Mhm. Weil ich muss ja arbeiten und wenn sie an der Maschine stehen, Domian, und dauernd mit dem Gedanken woanders sind, das geht nicht. Ja. Also wir verkürzen das mal ein bisschen. Es ist dann, sie hat ganz kurz, dann habe ich sie angerufen und sagt, ja Mann, nee, die ist nicht da, die hat die besucht Freunde. Mhm. Da habe ich gesagt, ach du sei doch so lieb und ruf die Freunde mal an. Mhm. 10 Minuten später ging das Telefon, hat er gesagt, die haben die schon 10 Jahre nicht mehr gesehen. Da habe ich gesagt, und ich weiß, wo sie ist. Sie ist mit meinem Mann zu den Schwiegereltern gefahren, sie wird wahrscheinlich nicht dort sein, aber sie ist mitgefahren, 3 Tage und ich garantiere dir, dass die miteinander unterwegs sind. Eieieiei, das kommt ja immer dicker. Stunden später ruft sie bei ihm an und sagt, ach, ich soll dir Grüße von unseren Freunden ausrichten und unglaublich. Ich komme jetzt morgen Abend wieder heim und so weiter. Und dann hat er gesagt, weißt du was, reden wir bei der Sigrid oben weiter? Hm. Kommst du mit dem Paul gleich rauf oder wie sehe ich das? Hm. Und da war sie natürlich perplex und dann waren sie bei uns und dann hat sie das alles zugegeben. Mensch Sigrid, was hast du da mitgemacht? Das ist ja wirklich wahnsinnig, nach so vielen Jahrzehnten einer Ehe. Das war nur eine von mehreren. Das war eine von mehreren, ich weiß. Also das ist ja nur wirklich eine abgrundtiefe Enttäuschung, die dein dein Mann dir angetan hat. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Wann hast du denn gesagt? Ich wäre für meinen Mann durchs Feuer gegangen. Ich hätte für den gemordet, geraubt, gestohlen, alles. Wie die Jennifer sagt, Liebe auf den ersten Blick, das gibt es wirklich. Nach wie vielen Jahren oder Monaten hast du gesagt, so, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt? Nach 6 Jahren. Und dann habe ich nochmal 5 Jahre gebraucht, um die Scheidung durchzuziehen. Also waren, wie du gerade sagst, 10 Jahre Kampf und 10 Jahre Krieg. 10 Jahre Krieg. Hast du heute alles probiert? Hast du heute noch Kontakt zu deinem Mann? Ja, indem wenn Kindergeburtstage sind, also Enkelkindergeburtstage, oder wenn Weihnachten ist und die Familie zusammen ist. Hast du denn jetzt, jetzt habe ich gar nicht richtig in Erinnerung, seit wann bist du jetzt alleine? Ich bin alleine seit 7 Jahren. Ist es dir denn gelungen, wieder so alleine auf Fuß zu fassen? Hast du eine eigene Wohnung, einen eigenen Freundeskreis? Ich habe eine eigene Wohnung, ich habe einen sehr großen Freundeskreis, der ist mir erhalten geblieben. Hast du dich auch nochmal verliebt? Nee. Könntest du das nochmal? Domian, wie soll ich dir das erklären? Ich könnte mich nochmal in einen Menschen verlieben, der von Grund auf ehrlich ist. Tja, aber das rauskriegen, ne? Du hast ja von deinem Mann auch geglaubt, dass er von Grund auf ehrlich ist. Ich bin ein sehr offener und ein sehr lebensbejahender Mensch und ich weiß nicht, ich lese viel, ich reise viel, ich habe einen sehr großen Freundeskreis, meistens Ehepaare, aber, die aus unserer Ehezeit noch da sind. Aber Sigrid, ist es vielleicht bei dir genauso, wie ich das gerade zu Jennifer auch gesagt habe, dass du vielleicht jetzt so vorsichtig, so skeptisch bist, dass du vielleicht einem sehr netten Mann gar keine Chance mehr gibst, weil du denkst, na, da ist auch wieder ein Haken bei. Ja, vielleicht. So in etwa könnte man das sagen. Ja. Ich suche aber auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Mhm. Ich habe immer, in meinem Freundeskreis sind meistens Ehepaare. Mhm. Aber fühlt man sich dann nicht so ein bisschen auch wie das 5. Rad im Wagen? Ja, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, wir sind immer 4, 5 Ehepaare und ich, ohne mich fahren die immer nicht, weil ich ein sehr, ich stelle immer ein bisschen was auf die Füße. Mhm. Und dann abends, wenn wir dann noch so um 11, um 12 nach einer Flasche Wein oder 2 dann wieder in unser Zimmer gehen, dann denke ich, mein Gott, wäre das schön, wenn du jetzt mit jemandem diesen Tag nochmal besprechen könntest. Ja, genau, sowas. Und zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass man natürlich auch so Bedürfnisse nach Zärtlichkeit, nach Erotik vielleicht das hat. Ja, weil ich bin eine Waage und ich bin ein sehr ausgewogener, sehr liebesbedürftiger, sehr... ich will es immer jedem recht machen. Mhm. Und es ist vielleicht auch ein Fehler. Vielleicht, ja. Aber ich muss dir sagen, dass ich die sehr nett finde. Danke. Sehr nett, wirklich. Ich finde dich auch sehr nett. Und wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich diese Sendungen an. Wenn ich natürlich in der Schicht bin, da komme ich früh und ja. nach Hause. Da ist nichts zu machen mit Domian. Also ich glaube, dass manch ein Mensch, der wäre nicht so gut, oder manch eine Frau wäre nicht so gut da rausgekommen, wie du doch jetzt aus der Schicht. Ich habe einen großen Rückhalt an meinen Kindern. Mhm. Und ich habe in dieser Situation erstmal festgestellt, wie viele Freunde ich habe. Sehr schön. Sehr schöne Erfahrung, ne? Es sind Freundinnen dabei, wo ich nie gedacht hätte, dass sie so hinter mir stehen. Aber es gehört... Und das möchte ich auch der Jennifer sagen. Sie soll Freundschaften pflegen. Ja, genau. Die muss man lange pflegen. Freundschaften müssen gepflegt werden. Da muss man nicht nur nehmen, da muss man auch geben. Ein richtiger Satz ist das. Aber ich glaube, in deinem Fall liegt es auch daran, dass du auch sehr so ein vitaler Mensch bist, ne? Und auch dann nach vorne geguckt hast und nicht nur dir es nicht nur die Wunden geleckt hast. Ja. Es ging nicht anders, sonst wäre ich kaputt gegangen. Also liebe Sigrid, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und ich wünsche dir vielleicht doch nochmal einen netten Mann und eine schöne Liebe. Das wäre natürlich nicht verkehrt, das aber mein Gott, schauen wir mal, sagt der Becky. Genau, so, genau, in dem Sinne. Alles ich Gute. Dankeschön, Sigrid, alles Gute. Macht weiter so, ihr seid eine super Truppe. Dankeschön, tschüss. Sabine, 35 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Sabine, von wem bist du enttäuscht worden? Ich bin von meinem Mann enttäuscht worden. Wir sind 16 Jahre zusammen oder kennen uns 16 Jahre, sind 15 Jahre verheiratet. Mhm. Wir haben vier Kinder. Vier Kinder? Mhm. Vier Kinder, ja. Und zwar schon zwei große Kinder von 15, 13,5. Mhm. Und dann haben wir einen Nachzügler bekommen, der ist 4 Jahre und jetzt noch ein Baby, das ist jetzt 10 Monate. Ja, das ist ja Nachzügler, ne? Das Baby. Ja. Ja, auch jetzt das 4-jährige Kind, das war dann auch nach 10 Jahren. Ja. Und das hat uns eigentlich sehr, sehr verbunden. Mhm. Und ich fand also auch, dass wir mit den großen Kindern eigentlich erwachsen geworden sind, weil wir ja noch relativ jung waren, so Anfang 20. Mhm. Und ja, jetzt hat mein Mann mich also 2 Wochen vor Weihnachten mit 4 Kindern sitzen lassen. 2 Wochen vor Weihnachten sitzen lassen? Ja, es ist also... Wegen der anderen Frau? Wegen der anderen Frau? Ja, mittlerweile weiß ich, dass er eine andere Frau hat. Und also das Baby zum Beispiel ist also letztes Jahr im Sommer geboren. Mhm. Und es wäre bei der Geburt fast gestorben. Es hat aufgehört zu atmen. Es ist zwar gesund, aber es ist kindstodsgefährdet, ist also an einem Monitor. Mhm. Und ja, also er hat die ganze Verantwortung letztendlich an uns und besonders an die großen Kindern einfach abgeladen und er ist weg. Ich habe ihm gesagt, er soll gehen und er ist gegangen. Bricht, Sabine, wenn man 15 Jahre, 16 Jahre mit jemandem zusammen ist und eine Familie aufgebaut hat und viele andere Dinge auch aufgebaut hat, bricht einem da nicht eine Welt zusammen? Also ich bin ein sehr starker Mensch und ein Power-Mensch und mein Mann ist ein phlegmatischer Mensch. Mhm. Und ich habe ihm immer Rückendeckung gegeben. Ich bin halt immer so derjenige gewesen, der den Halt auch gegeben hat. Aber ja, ich bin enttäuscht. Gab es denn Anzeichen, irgendwie so im Herbst, Winter oder im Sommer vorigen Jahres oder noch viel früher? Ja, mittlerweile fallen mir viele, viele Dinge auf. Im Nachhinein denkt man so, ja. Na, da waren Anzeichen. Also nach so vielen Jahren, Domian, habe ich einfach viele Dinge auch hingenommen. Mhm. Man kennt sich, man hat seine Macken. Ich bin ja auch kein perfekter Mensch. Mhm. Mein Mann hatte schon Macken. Mhm. Ich habe schon viel Glut aus dem Feuer genommen, sage ich jetzt. Lief denn eure Sexualität noch ganz gut oder auch nicht so doll? Eigentlich also gar nicht mehr. Die letzte Zeit gar nicht mehr nach dem Baby, also vor dem Baby, schon während der Schwangerschaft schon nicht mehr, weil mein Mann also gerne getrunken hat. Mhm. Und ich habe aber immer, ich bin jemand, ich sage das, was ich denke und habe also mit ihm drüber geredet. Er soll eben aufhören zu trinken, hat also jeden Abend seine Biere immer getrunken und ich fand es einfach ekelhaft. Mit einem Mann ins Bett zu gehen, da sie immer jeden Abend eine Fahne hatte und dann schnarchend neben mir lag, ein 80-Jähriger. Da ist alle Erotik dahin, ne? Ja, aber er hat das letztendlich, dreht das letztendlich mal andersrum und sagt am Ende, ja gut, hier zwischen uns ist nichts mehr gelaufen und ich bin die dumme Frau, sag ich jetzt mal, die 4 Kinder hat, ich habe keine Zeit oder sonst irgendwas. Aber wo ist er denn jetzt eigentlich im Moment? Also wir wohnen in einem Dorf und er hat also zuerst alles abgestritten, er hätte keine andere, aber auf einmal wohnt er bei einer anderen. Ach so. Jetzt sind ein paar Monate vergangen, seitdem er weg ist und er dir das offenbart hat. Hast du dich jetzt schon einigermaßen arrangiert mit der Situation oder sitzt du oft abends zu Hause also und denkst? Er hat uns ja unanständig Geld sitzen lassen, hat keine Miete bezahlt, ich musste zum Sozialamt gehen. Das auch noch? Ja, sicher. Und er hat aber auch nichts Besseres zu tun. Also auch im Januar hat er den Kindern erzählt, er würde auf Seminar fahren und dabei ist er mit seiner Freundin in den Skiurlaub gefahren. Ich habe alles rausbekommen. Und Sabine, unsere Sendung geht jetzt zu Ende. Ja. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass du so eine Powerfrau bist und das irgendwie so doch alles managt. Aber ich weiß von allen Menschen, die so drauf sind, dass sie irgendwann auch mal sich ausheulen müssen und dass sie sich auch irgendwo Kraft holen müssen. Ja, in meinen Kindern. Ich liebe meine Kinder über alles und ich habe ganz tolle Kinder und wir haben also keinen Kontakt zu meinem Mann. Er fängt zwar jetzt an, Kontakt zu suchen, aber... Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich dir gerne noch anbieten möchte, mit meiner Psychologin ein bisschen weiterzureden. Gerne. Ja? Sehr gerne. Ich muss jetzt leider Schluss machen, weil wir gleich vom Sender weg sind. Super, Domian. Ich wünsche alles Gute, leg auf und die Petra ruft dich gleich an. Super, Domian. Alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche dir auch. Tschüss. Mensch, weil klangen die noch optimistisch nach all dem, was sie erzählt hatte. In der Technik, Anne Buchholz. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Schöne Nacht, bis morgen. Ciao.